Wir haben 22.15 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Weihnachtlich ins Wochenende. Und der allererste Song vorher, das war KC, Love Simulation. Das war die neue Nummer 1 der Dance Charts. Das hier ist noch ein Geheimtipp. Silent Harmony. Aber ganz dicken Komm. Nachtschwärmer, ich habe heute jede Menge zu verlosen. Ohne Ende. Ganz tolle Sachen. Viel mehr als sonst. Ich weiß gar nicht, wie ich das alle verlosen soll, aber das werden wir nicht hinkriegen. So, jetzt wird Zeit, die Studiogäste vorzustellen. Al, stell dich mal vor. Bundy! B-U-M-D-Y, Al Bundy. Gewinner der Stadtmeisterschaft 66, 4 Touchdowns. Oh, Al. Ich spreche nicht von einem Jahr. Ja, das war 100. Das war 100 Jahre, Al. Komm, mach keinen Wind hier. Familienzusammenkunft. Oh nein. Ja. Ich ernenne den heutigen Tag zum Bundy-Vergnügungstag. Und das ist das Ende. Ja, hoffentlich nicht. Radio Regenbogen. Neu. Na geil. Hey, was Neues? Das ist die ganz neue von Frank Kühner. Love. Hallo Nachtschwärmer, kurz nach halb unser erstes Gewinnspiel. Aber jetzt vorab unser... Achtung, Hirnstromparameter anormal. Internet Blitzmiss. Programmabbruch. Unser Internet-Gewinnspiel. Haha. www.charlie2000.de. Ihr wisst Bescheid. Ins 8. Gästebuch eintragen. System überladen. Und zwar folgende Geschichte. Da wird gefragt nach jemand. Wer ist das? Im Regional Highschool Football. Wer schaffte da 4 Touchdowns in einem Spiel? Das Polk High School in den Chicago Stadtmeisterschaft. Das ist die Frage. Andere schon schlafen gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Immer freitags. Der Action-Freitag. Ab 22 Uhr pausenlos. Adrenalin pur. Das war jetzt ein Zeichen. That's nasty! 60 Sekunden. Krieg ich mal einen kurzen Soundcheck, bitte? Please call me! Call me, please! Please call me now! Seid ihr bereit für unser erstes Gewinnspiel nach Schwärmer? Hey! Das wird gespielt! Eins! 2, los geht's! Ladies and gentlemen, wir suchen 5 Interpreten. Es geht jetzt entweder von Logic Trends Volume 4 Complication, und zwar ist da drauf Sentinel, Millennium und so weiter, also ganz starke, oder Splendido habe ich hier. Alles totale Longplays mit allen Maxis drauf, die man zurzeit, die zurzeit aktuell sind. Don't try to apprehend it. Yeah! Yeah. Hocus-Pocus. Wir haben 22.39 Uhr gleich und zusätzlich stehen zur Auswahl jetzt, kann sich jeder Gewinner selbst raussuchen, noch dreimal Hard Transmania. Die dritte, das ist ein ganz schneller Mix von Frank Kühne. So, das müsste reichen nach Journal 0138. 8000, ruf mich an. Al, was gibt's? Ehrlich, ich find's ziemlich blöd, dass ihr keine Weihnachtsparty macht. Bei der letzten war ich echt gut drauf. Weißt du noch, ich hab 95 Cocktailnüsse in den Mund gekriegt. Ja, aber erst nachdem du, weiß ich, wie viele Sixpacks abgeschluckt hast. Da war hinterher das Chaos. Deswegen lass was bleiben dieses Jahr, Al, ha? Alright, step over here and don't press the button. Aber wenn wir es so richtig überlegen, wegen den Kindern vom Elster, man vielleicht auch eine Weihnachtsfeier machen. Ha? Sollen wir fragen, was sie sich wünschen? Und was wünschen wir uns zu Weihnachten? Ein CD-Player. Spielzeug. Eine Armbanduhr. Playboy-Titten, Playboy-Titten, Playboy-Titten, Playboy-Titten. Der ist so verhaltensgestört, oder? Wir müssen da dringend was machen, Al. Hallo, hallo, jetzt bin ich gelandet in Saarbrücken und zwar bei der Nadine. Hallo Nadine. Hallo. So, hast du mir 5 Minuten drin? Ja. Lass hören. Also DJ Bobo. Ja. The Modo. Genau. Scatman John. Ja. Die Augsburger Puppenkiste. Super. Mr. President. Ja. Captain Jack. Hey! Du hast es geschafft, du hast es geschafft. Die Nadine hat es geschafft. Juhu. Super. Alle anderen legen wieder auf. Danke. Hat hier jemand Lust auf eine Party? Dann geht's ab mal. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Houston, wir haben ein Problem. Sie haben alle ein Problem. Und was ist mit dem Radiomoderator, der völlig durchdreht? Der war einfach zu lange in der Sonne. Baller, baller, verstehst du? Und bloß nicht widersprechen. spitzenmäßig nachspielen. Wir kennen den Song, ha? Energy 52, Café Del Mar. Das ist die 98er Abmischung. Spitzenmäßig. Die doofe Witze-Ecke. Hallo Weihnachtsblondies. Hallo Kelly. Oh, wenn die Kelly nicht wäre, Nachtschwimmer. Die hübsche Blondine zu ihrer Freundin. Du, gestern Abend kam mein Chef zu mir und ist gleich über mich hergefallen. Ja, hast du dich denn nicht gewehrt? Ging nicht. Mein Nagellack war noch nicht trocken. Oder wie nennt man eine Fliege, die im Kopf einer Blondine fliegt? Das ist ein Raumgleiter. Unendliche Weite. Haben wir noch einen? Warum steht eine Blondine im Hamburger Hafen und wirft Steine ins Meer? Wir haben sie gefragt. Hat sie gesagt, guck, da steht ein Schild, Deutsche Werft. Oder ein noch. Was ist der Unterschied zwischen einer Blondine und einem Huhn? Da gibt es einen ganz gravierenden Unterschied. Das Huhn, das sitzt ruhig auf den Eiern. Das war's. Wir wollen, dass Sie Weihnachten lachen. Achtung, jetzt kommt der große Radio-Regenbogen-Geschenkkarton. Ja! Und der ist voll mit vielen, vielen nummerierten Päckchen und da stecken viele, viele Weihnachtstage drin. Und wenn du Glück hast und die richtigen Päckchen auswählst, in denen die gleichen Beträge stecken, dann kannst du bis zu 5000 Weihnachtstaler gewinnen. Und meine Engelchen fangen an zu jubeln. Der große Radio Regenbogen Geschenkkarton. Die Karlsruher Versicherungen wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Schau mal, ihr müsst mir helfen. Er will wieder nichts für seine Family und für mich vor allem zu Weihnachten kaufen. Und das kann man auf keinen Fall machen. Das werde ich zu verhindern wissen. Stellst du dich in den Schnee und spießt das liebe Jesulein? Nein, ich werde dich zwingen. Ich werde das einkassieren bei dir im Schuhladen. Bleib so stehen und werd langsam älter. Das werde ich machen, kannst du drüber lassen. Ich meine, er verdient ja so wenig, dass er nicht mal Steuern zahlt, ne? Ich bin Steuerzahler. Al, du zahlst seit Jahren keine Steuern. Geh mir jetzt auch verarscht vor, wenn ich es getan hätte. Ich bin hier von Lörrach. Aha, jetzt wissen wir es. So, jetzt brauchen wir von dir bitte 5 Interpreten. Ja, Coolio, richtig. Tic-Tac-Toe. Ja. Schwester S. Ja. Peter Andre. Okay. Michael Jackson. Super. Das reicht mir. Bleib dran, ich brauche noch richtige Adresse. Hey! Und hier hat sie hat sich auch für die Hardwitz Mania entschieden. Ja! Ladies and Gentlemen, Gewinner! It's party time, it's party time! Dance right now! Radio Regenbogen! Super, danke fürs Mitmachen! Programm Disco, spätes 20. Jahrhundert. Da geht's voll ab. Dream.

Phantom of the Club. Wir haben 0:07, hier geht's ins Wochenende, ins weihnachtliche Hallo Nachtschwärmer. Hallo Blondis, hallo Kelly. Kelly, ich möchte demnächst eine weihnachtliche Modenschau machen. Machst du da mit? Oh, das wäre der Hammer. Kelly, sag, hä? Naja, ich weiß nicht so recht. Weißt du, eigentlich bin ich ja Schauspielerin. Aber? Ich weiß nicht, ob ich so einfach vor einem Haufen fremder Männer auf- und abstolzieren kann, mit denen ich noch nie im Bett war. Achtung, Hochspannung. Attention! Attention! Ladies and Gentlemen, we have now come to the main event of the evening. I wanna be a motherfucking hustler. You better add somebody. Disco Dip! Modus 1, so heißt der Song, war Mitte November rausgekommen. Willkommen im Team. Wir überwachen extraterrestrische Aktivitäten auf der Erde. An mir sieht das Outfit cool aus. Nie den roten Knopf drücken. Und jetzt nochmal unser Internetgewinnspiel. Im Regional Highschool Football, wer schaffte da 4 Touchdowns in einem Spiel? Das ist die Frage. Highschool in den Chicago Stadtmeisterschaften. Radikale Menschen. Und das müsst ihr rausbekommen. Ins 8. Gästebuch bitte reinschreiben. Chemisches Programm, äußerste Vorsicht. Nicht autorisierter Interface-Zugriff. Und wer das nicht weiß, da habe ich noch eine Zusatzfrage, der kann auch alternativ dazu das machen. Es gibt Orte, da geht's nur ums Vergnügen. Schnell und präzise. Danach geht's heiß zur Sache. Also derjenige kann reinschreiben, wie diese Gruppe heißt. Hier ist er. Ein bisschen älter, aber das ist eine neue Abmischung. Aber die Gruppe selbst hat gewirkt vor, sagen wir mal, 20 Jahren. Ha? Also eintrage. www.charming2000.de im Internet. Unser Gewinn gibt's eine Longplay nach Auswahl. Super! Ready, steady, ready, go! Power Radio. Schwerkraftsystem schalten. Schwerkraft geschaltet. Luftdruck aktivieren. Luftsysteme aktiviert. Kontrolle 4. Alle Systeme aktiviert. Kontrolle 4 steht, alle Abwehrsysteme schalten. Kraftfeld schalten. Zu Weihnachten. Jetzt kommt's gleich ganz dick. House House 0:24. Nach schon mal nach halb kommt unser nächstes Gewinnspiel wie immer und da müssen wir mehrere Gewinner reinnehmen. Sonst kriege ich meine Preise nicht weg. Ja, dann müssen wir was tun. L! Na, was willst du da noch von mir? Ja, es dreht sich darum wegen den Weihnachtsgeschenken, L. Wir müssen da was machen. Du musst extra einen Job annehmen, dass du ein bisschen mehr Geld verdienst, oder? Peggy, was meinst du? Wir können gut leben von dem, was du an Blättern und Steinen sammelst. Ja, genau. Was hast du jetzt da dabei, Al? Zeig mal. Heute ist es mal wieder traurigerweise soweit, den Bandi-Weihnachtsfonds offen. Oh nein, bitte. Das alte Zeug da. Du hast dir ja diesmal eine festlich grüne zugelegt. Hast du deine weißen vergammelten Socken nicht gefunden? Das ist doch einer seiner weißen Socken. Die passen sehr gut zu seinen Zähnen. Dafür hast du Zähne wie Sterne. Nachts kommen sie raus. Jedes Jahr wieder legen die arbeitenden Mitglieder der Bandi-Familie, nämlich ich, einen mehr als erwähnenswerten Teil ihrer Einkünfte zurück. Nämlich nichts. Und holt ihn gegen Jahresende, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen, wieder hervor. Also besser gesagt Abfall. Warum müssen wir alle Jahre wieder diese blöde Show abziehen? Damit kannst du dein Weihnachtsgeschenk vergessen. Aber wir doch nicht. Vor sehr, sehr langer Zeit, da blickte Gott auf die Erde und sah, dass sie voller Sünde war. Party, Party, Party, woo! Gott war nicht sehr erfreut. Alle Menschen benahmen sich wie totale Vollidioten. Alle Menschen. Außer einem braven Mann namens Charlie, auch bekannt als der alte Grießkram. Freut euch auf Charlie. Charlie, sind wir auf Sendung? In Ordnung. Seid ihr alle bereit? Es kann losgehen. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Guten Abend. Man hat mich gebeten, Sie zu warten. Monster Party! Holen Sie sich die Gänsehaut vom Meister des Grauens persönlich. Der ultimative Horrortrip. Sternjahr 6051. Habe letzte Nacht schlecht geschlafen. Mein Leistenbruch macht sich wieder bemerkbar. Das Schiff vibriert und schaukelt hin und her. Ich habe mich beschwert, aber auf mich hört ja keiner. Star Trek 12. Total übermüdet. Ja, hier kommt der Puffendorf drin. Thank you. Das ist der aktuelle Paffendorf. Die letzte war ja Ruf mich an. Al, was macht Weihnachten? Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Du, deine Frau dir ein Angebot zu machen, wenn du zu Weihnachten was schenkst. Ich verlange keinen Sex mehr bis zum Ende des Monats. Ich schlag ein. Wie die Bluse aufknöpft, da schlage ich sie. Nachschauen, der ist doch unmöglich. Al, du bist eine Niete. Ich habe meinem Land gedient. Ich habe Highschool-Football gespielt. Oh. 4 Touchdowns in einem Spiel. Vergesst und keiner kam auf die Idee, mich von allen Steuern zu befreien. Vergesst es. Achtung, den ganzen Abend Hochspannung. Hochspannung. Den ganzen Abend Hochspannung. Yeah, sir.